Kundgabe 6017. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.8.1954. Barmherzigkeit. Ihr fordert von mir Barmherzigkeit und sollet sie daher auch denen zuteilwerden lassen, die euch darum angehen. Bedenket doch, dass ihr alle sündig seid und dass meine Gnade und Barmherzigkeit euch vor dem Lose bewahret, auf ewig verloren zu gehen. Bedenket, dass mein Tod am Kreuz ein Barmherzigkeitswerk war, von größtem Ausmaß, denn mich erbarmte eure Not, die wahrlich eure eigene Schuld euch eingetragen hatte. Mich erbarmte eure Schwäche und eure Finsternis, wenngleich sie die gerechte Folge eurer Sünden waren. Meine Liebe zu euch war größer als meine Gerechtigkeit. Meine Liebe tat etwas aus tiefer Erbarmung. Sie übernahm eure Sündenschuld und leistete dafür die Sühne. So auch sollet ihr Barmherzigkeit üben. So auch sollet ihr über die Schuld des Mitmenschen hinwegsehen und nur die große Not sehen, in die er geraten ist, und ihm aus dieser Not heraushelfen. Immer eingedenk dessen, dass auch ihr meine Barmherzigkeit erfahren habt oder sie in Anspruch nehmen müsset, wenn ihr Vergebung eurer Sünden erlangen wollet. Eure Liebe muss so groß sein, dass ihr alle Schuld streichet, wenn ihr dadurch eurem Bruder helfen könnet. Eure Erbarmung soll dort einsetzen, wo die Gerechtigkeit sich hervortun möchte, weil ihr alle, ohne Ausnahme, meine Barmherzigkeit brauchet, um erlöst zu werden von eurer Schuld. Ein Werk der Barmherzigkeit ist ein Beweis echter Nächstenliebe. Es ist ein Beweis eines weichen, mitfühlenden Herzens, das immer damit rechnen darf, auch von mir Barmherzigkeit zu erlangen. Denn wo ich reine, selbstlose Liebe sehe, dort ist meine Liebe stets zur Hilfe bereit. Darum verhärtet eure Herzen nicht, auch wenn eine Abweisung berechtigt erscheint. Übet Barmherzigkeit und handelt, wie ihr einem schuldlos in Elend geratenen Mitmenschen gegenüber handeln würdet. Schenket ihm Liebe und seid bereit zu jeder Hilfeleistung. Suchet ihm sein Los zu erleichtern und wisset, dass ihr dadurch Gegenliebe erwecket und weit mehr erreichen könnet. Dass ihr geistig ihm ebenfalls einen Liebedienst erweiset. Denn seine Seele wird eure Liebe empfinden und sich zur Erwiderung gedrängt fühlen. Und wo Liebe entzündet wird, dort ist auch Hoffnung auf Erlösung. Amen.